aller Herz vor Freudigkeit vor den Gnadenstuhl zu treten. Vor den Gnadenstuhl zu Eile voller Freudigkeit vor den Gnadenstuhl zu treten, vor den Gnadenstuhl zu treten, vor den Gnadenstuhl zu deinen Trost empfangen und Barmherzigkeit erlangen. Ja, bei kummervoller Zeit stark am Geiste stark, ja, stark kräftig bete. Stark am Geiste kräftig bete. Eile, Herz vor Freudigkeit, vor den Gnadenstuhl zu treten, vor den Gnadenstuhl zu Eile voller Freudigkeit vor den Gnadenstuhl zu treten, vor den Gnadenstuhl zu treten.